Der tote Hund lag auf der kahlen, schmutzigen Erde, und sie schauten auf ihn nieder. Es hatte sich zu ihren Füßen eine große schwarze Fläche ausgebreitet, Blut, das dem Tier wie ein dunkler Lavastrom aus dem Rachen quoll. Wie sie nun wieder aufschauten, bot sich ihnen ein verändertes Bild. Die Musik war verstummt, die erleuchteten Fenster hatte man aufgerissen und Menschen in Abendkleidern lehnten sich hinaus. Berlach und Chanz schauten einander an, denn es war ihnen peinlich, gleichsam vor einem Tribunal zu stehen und dies mitten im gottverlassenen Jura in einer Gegend, wo Hase und Fuchs einander gute Nacht wünschten, wie der Kommissär in seinem Ärger dachte. Im mittleren der fünf Fenster stand ein einzelner Mann, abgesondert von den übrigen, der mit einer seltsamen und klaren Stimme rief, »Was Sie da trieben?« »Polizei«, antwortete Berlach ruhig und fügte hinzu, dass sie unbedingt Herrn Gastmann sprechen müssten. Der Mann entgegnete, er sei erstaunt, dass man einen Hund töten müsse, um mit Herrn Gastmann zu sprechen. Und im Übrigen habe er jetzt Lust und Gelegenheit, Bach zu hören, worauf er das Fenster wieder schloss. Doch mit sicheren Bewegungen und ohne Hast, wie er auch ohne Empörung, sondern vielmehr mit großer Gleichgültigkeit gesprochen hatte. Von den Fenstern her war ein Stimmengewirr zu hören. Sie vernahmen Rufe wie »Unerhört! Was sagen Sie, Herr Direktor? Skandalös! Unglaublich, diese Polizei, Herr Großrat!« Dann traten die Menschen zurück. Ein Fenster um das andere wurde geschlossen und es war still. Es blieb den beiden Polizisten nichts anderes übrig, als zurückzugehen. Vor dem Eingang an der Vorderseite der Gartenmauer wurden sie erwartet. Es war eine einzelne Gestalt, die dort aufgeregt hin und her lief. »Schnell Licht machen«, flüsterte Berlach Chanz zu, und im aufblitzenden Strahl der Taschenlampe zeigte sich ein dickes, aufgeschwemmtes, zwar nicht unmarkantes, aber etwas einseitiges Gesicht über einem eleganten Abendanzug. An einer Hand funkelte ein schwerer Ring. Auf ein leises Wort von Berlach hin erlosch das Licht wieder. »Wer sind Sie zum Teufel, Manu?« »Kommissar Berlach, sind Sie Herr Gastmann?« »Nationalrat von Schwendi, Manu. Oberst von Schwendi, Herrgottsdonner noch einmal, was fällt Ihnen ein, hier herumzuschießen?« »Wir führen eine Untersuchung durch und müssen Herrn Gastmann sprechen, Herr Nationalrat«, antwortete Berlach gelassen. Der Nationalrat war aber nicht zu beruhigen, er donnerte: »Wohl Separatist, hm?« Berlach beschloss, ihn bei dem anderen Titel zu nehmen und meinte vorsichtig, dass sich der Herr Oberst irre. Er habe nichts mit der Jurafrage zu tun. Bevor jedoch Berlach weiterfahren konnte, wurde der Oberst noch wilder als der Nationalrat. »Also Kommunist«, stellte er fest. »Sternenhagel, er lasse sich's als Oberst nicht bieten, dass man herumschieße, wenn Musik gemacht werde. Er verbitte sich jede Demonstration gegen die westliche Zivilisation. Die schweizerische Armee werde sonst Ordnung schaffen.« Da der Nationalrat sichtlich desorientiert war, musste Berlach zum Rechten sehen. »Chanz, was der Herr Nationalrat sagt, kommt nicht ins Protokoll.« Der Nationalrat war mit einem Schlag nüchtern. »In was für ein Protokoll, Manu?« Als Kommissär von der Berner Kriminalpolizei, erläuterte Berlach, müsse er eine Untersuchung über den Mord an Polizeileutnant Schmid durchführen. Es sei eigentlich seine Pflicht, alles, was die verschiedenen Personen auf bestimmte Fragen geantwortet hätten, zu Protokoll zu geben. Aber weil der Herr, er zögerte einen Moment, welchen Titel er jetzt wählen sollte, Oberst offenbar die Lage falsch einschätze, wolle er die Antwort des Nationalrats nicht zu Protokoll geben. Der Oberst war bestürzt. »Ihr seid von der Polizei? Ach, das ist etwas anderes.« »Man solle ihn entschuldigen«, fuhr er fort. »Heute Mittag habe er in der türkischen Botschaft gespeist. Am Nachmittag sei er zum Vorsitzenden der Oberstvereinigung, heißt ein Haus zum Schweizerdegen, gewählt worden. Anschließend habe er ein Ehrenabendschoppen am Stammtisch der Helvetier zu sich nehmen müssen. Zudem sei vormittags eine Sondersitzung der Parteifraktion gewesen, der er angehöre. Und jetzt dieses Fest bei Gastmann mit einem immerhin weltbekannten Pianisten. Er sei todmüde.« »Ob es nicht möglich sei, Herrn Gastmann zu sprechen, fragte Berlach noch einmal. Was wollt ihr eigentlich von Gastmann? Was hat der mit dem ermordeten Polizeileutnant zu tun? Schmied war letzten Mittwoch sein Gast und ist auf der Rückfahrt bei Zwan ermordet worden. Da haben wir den Dreck. Gastmann ladet eben auch alles ein und da gibt es solche Unfälle. Dann schwieg er und schien nachzudenken. Ich bin Gastmanns Advokat. Warum seid ihr denn eigentlich ausgerechnet diese Nacht gekommen? Ihr hättet doch wenigstens telefonieren können. Berlach erklärte, dass sie jetzt erst entdeckt hätten, was es mit Gastmann auf sich habe. Der Oberst gab sich noch nicht zufrieden. Und was ist das mit dem Hund? Er hat mich überfallen und Chans musste schießen. Dann ist es in Ordnung. Gastmann ist jetzt wirklich nicht zu sprechen. Auch die Polizei muss eben manchmal Rücksicht auf gesellschaftliche Gepflogenheiten nehmen. Ich werde morgen auf Ihr Büro kommen und noch heute schnell mit Gastmann reden. Habt ihr vielleicht ein Bild von Schmied? Berlach entnahm seiner Brieftasche eine Fotografie und gab sie ihm. Danke, sagte der Nationalrat. Dann nickte er und ging ins Haus. Nun standen Berlach und Chanz wieder allein vor den rostigen Stangen der Gartentüre. Das Haus war wie zuvor. Gegen einen Nationalrat kann man nichts machen. Und wenn er noch Oberst und Advokat dazu ist, hat er drei Teufel auf einmal im Leib. Da stehen wir mit unserem schönen Mord und können nichts damit anfangen. Chance schwieg und schien nachzudenken. Endlich sagte er, es ist 9 Uhr, Kommissär. Ich halte es nun für das Beste, zum Polizisten von Lamboin zu fahren und sich mit ihm über diesen Gastmann zu unterhalten. Es ist recht, das können Sie tun. Versuchen Sie abzuklären, warum man in Lamboin nichts vom Besuch Schmieds bei Gastmann weiß. Ich selber gehe in das kleine Restaurant am Anfang der Schlucht. Ich muss etwas für meinen Magen tun. Ich erwarte Sie dort. Sie schritten den Feldweg zurück und gelangten zum Wagen. Chance fuhr davon und erreichte nach wenigen Minuten Lamboin. Er fand den Polizisten im Wirtshaus, wo er mit Klenin, der von Twan gekommen war, an einem Tische saß, abseits von den Bauern, denn offenbar hatten sie eine Besprechung. Der Polizist von Lamboin war klein, dick und rothaarig. Er hieß Jean-Pierre Charnel. Chance setzte sich zu ihnen und das Misstrauen, das die beiden dem Kollegen aus Bern entgegenbrachten, schwand bald. Nur sah Charnel nicht gern, dass er nun anstatt Französisch Deutsch sprechen musste, eine Sprache, in der es ihm nicht ganz geheuer war. Sie tranken Weißen und Chance aß Brot und Käse dazu. Doch verschwieg er, dass er eben von Gastmanns Haus komme. Vielmehr fragte er, ob sie noch immer keine Spur hätten. Non. Keine Spur von Assassin. On a rien trouvé. Gar nichts gefunden, sagte Charnel. Er fuhr fort, dass nur einer in dieser Gegend in Betracht falle, ein Herr Gastmann in Rolliers Haus, das er gekauft habe, zu dem immer viele Gäste kämen und der auch am Mittwoch ein großes Fest gegeben habe. Aber Schmied sei nicht dort gewesen. Gastmann habe gar nichts gewusst, nicht einmal den Namen gekannt. Schmied n'était pas chez Gastmann. Impossible. Ganz und gar unmöglich. Chance hörte sich das Kauderwelsch an und entgegnete, man sollte noch bei anderen fragen, die auch an diesem Tag bei Gastmann gewesen seien. Das habe er, warf nun Klinner ein. In Schernels über Ligerts wohne ein Schriftsteller, der Gastmann gut kenne und der oft bei ihm sei. Auch am Mittwoch hätte er mitgemacht. Er habe auch nichts von Schmied gewusst, auch nie den Namen gehört und glaube nicht, dass überhaupt je ein Polizist bei Gastmann gewesen sei. So, ein Schriftsteller, sagte Chance und runzelte die Stirne. Ich werde mir wohl dieses Exemplar einmal vorknöpfen müssen. Schriftsteller sind immer dubios, aber ich komme diesen Übergebildeten schon noch bei. Was ist denn dieser Gastmann, Charnel? Oh, Monsieur Très-Riche, antwortete der Polizist von Lamboin begeistert. Haben Geld wie das Eu und Très-Noble. Er geben Trinkgeld an meine Fiancée. Und er wies stolz auf die Kellnerin. Comme un roi, aber nicht mit Absicht, um haben etwas mit dir jamais. Was hat er denn für einen Beruf? Philosophie. Was verstehen Sie darunter, Charnel? Ein Mann, der viel denken und nichts machen. Er muss doch Geld verdienen. Charnel schüttelte den Kopf. Er nicht Geld verdienen, er Geld haben. Er zahlen Steuern für das ganze Dorf Lambois. Das genügt für uns, das Gastmann ist der sympathischste Mensch im ganzen Kanton. Es wird gleichwohl nötig sein, dass wir uns diesen Gastmann noch gründlich vornehmen. Ich werde morgen zu ihm fahren. Und dann aber Achtung vor seine Hunde. Un chien très dangereux. Oh, mit dem werde ich schon fertig. Chance stand auf und klopfte dem Polizisten von Lambois auf die Schultern. Es war 10 Uhr, als Chance, Klenin und Charnel verließ, um zum Restaurant bei der Schlucht zu fahren, wo Berlach wartete. Er hielt jedoch, wo der Feldweg zu Gastmanns Haus abzweigte, den Wagen noch einmal an. Er stieg aus und ging langsam zu der Gartentüre und dann der Mauer entlang. Das Haus war noch wie zuvor, dunkel und einsam, von den riesigen Pappeln umstellt, die sich im Winde bogen. Die Limousinen standen immer noch im Park. Chance ging jedoch nicht rund um das Haus herum, sondern nur bis zu einer Ecke, von wo er die erleuchtete Hinterfront überblicken konnte. Hin und wieder zeichneten sich Menschen an den gelben Scheiben ab, und Chance presste sich eng an die Mauer, um nicht gesehen zu werden. Er blickte auf das Feld. Doch lag der Hund nicht mehr auf der kahlen Erde. Jemand musste ihn fortgeschafft haben. Nur die Blutlache gleiste noch schwarz im Lichte der Fenster. Chance kehrte zum Wagen zurück. Im Restaurant zur Schlucht war Berlach jedoch nicht mehr zu finden. Er habe die Gaststube schon vor einer halben Stunde verlassen, um nach Twan zu gehen, nachdem er einen Schnaps getrunken, meldete die Wirtin. Kaum 5 Minuten habe er sich im Wirtshaus aufgehalten. Chance überlegte sich, was der Alte denn getrieben habe, aber er konnte seine Überlegungen nicht länger fortsetzen. Die nicht allzu breite Straße verlangte seine ganze Aufmerksamkeit. Er fuhr an der Brücke vorbei, bei der sie gewartet hatten, und dann den Wald hinunter. Da hatte er ein sonderbares und unheimliches Erlebnis, das ihn nachdenklich stimmte. Er war schnell gefahren und sah plötzlich in der Tiefe den See aufleuchten, einen nächtlichen Spiegel zwischen weißen Felsen. Er musste den Tatort erreicht haben. Da löste sich eine dunkle Gestalt von der Felswand und gab deutlich ein Zeichen, der Wagen solle anhalten. Chance stoppte unwillkürlich und öffnete die rechte Wagentüre, obgleich er dies im nächsten Augenblick bereute, denn es durchfuhr ihn die Erkenntnis, dass, was ihm jetzt begegnete, auch Schmied begegnet war, bevor er wenige Atemzüge darauf erschossen wurde. Er fuhr in die Manteltasche und umklammerte den Revolver, dessen Kälte ihn beruhigte. Die Gestalt kam näher. Da erkannte er, dass es Berlach war. Doch wich seine Spannung nicht, sondern er wurde weiß vor heimlichem Entsetzen, ohne sich über den Grund der Furcht Rechenschaft geben zu können. Berlach beugte sich nieder, und sie sahen sich ins Antlitz. Stundenlang scheinbar. Doch handelte es sich nur um einige Sekunden. Keiner sprach ein Wort, und ihre Augen waren wie Steine. Dann setzte sich Berlach zu ihm, der nun die Hand von der verborgenen Waffe ließ. »Fahr weiter, Chance«, sagte Berlach, und seine Stimme klang gleichgültig. Der andere zuckte zusammen, wie er hörte, dass ihn der Alte duzte. Doch von nun an blieb der Kommissär dabei. Erst nach Biel unterbrach Berlach das Schweigen und fragte, was Chance in Lambois erfahren habe. Wie wir das Nest nun wohl doch endgültig auf Französisch nennen müssen. Auf die Nachricht, dass sowohl Charnel wie Klenin einen Besuch des ermordeten Schmied bei Gastmann für unmöglich hielten, sagte er nichts. Und hinsichtlich des von Klenin erwähnten Schriftstellers in Charnels meinte er, er werde diesen noch selber sprechen. Chance gab lebhafter Auskunft als sonst, aufatmend, dass man wieder redete, und weil er seine sonderbare Erregung übertönen wollte. Doch schon vor Schüpfen schwiegen sie wieder beide. Kurz nach 11 hielt man vor Berlachs Haus im Altenberg, Und der Kommissär stieg aus. Ich danke dir noch einmal, Chance, sagte er und schüttelte ihm die Hand. Wenn's auch genierlich ist, davon zu reden, aber du hast mir das Leben gerettet. Er blieb noch stehen und sah dem verschwindenden Schlusslicht des schnell davonfahrenden Wagens nach. Jetzt kann er fahren, wie er will. Er betrat sein unverschlossenes Haus und in der Halle mit den Büchern fuhr er mit der Hand in die Manteltasche und entnahm ihr eine Waffe, die er behutsam auf den Schreibtisch neben die Schlange legte. Es war ein großer, schwerer Revolver. Dann zog er langsam den Wintermantel aus. Als er ihn jedoch abgelegt hatte, war sein linker Arm mit dicken Tüchern umwickelt, wie es bei jenen Brauch ist, die ihre Hunde zum Anpacken einüben. Am anderen Morgen erwartete der alte Kommissär aus einer gewissen Erfahrung heraus einige Unannehmlichkeiten, wie er die Reibereien mit Lutz nannte. Man kennt ja die Samstage, meinte er zu sich, als er über die Altenbergbrücke schritt. Da zeigen die Beamten die Zähne bloß aus schlechtem Gewissen, weil sie die Woche über nichts Gescheites gemacht haben. Er war feierlich schwarz gekleidet, denn die Beerdigung Schmieds war auf 10 Uhr angesetzt. Er konnte ihr nicht ausweichen. Und das war es eigentlich, was ihn ärgerte. Von Schwendi sprach kurz nach 8 vor, aber nicht bei Berlach, sondern bei Lutz, dem Chance eben das in der letzten Nacht Vorgefallene mitgeteilt hatte. Von Schwendi war in der gleichen Partei wie Lutz, in der Partei der konservativen, liberalsozialistischen Sammlung der Unabhängigen, hatte diesen eifrig gefördert und war seit dem gemeinsamen Essen anschließend an eine engere Vorstandssitzung mit ihm auf Du, obgleich Lutz nicht in den Großrat gewählt worden war. Denn in Bern, erklärte von Schwendi, sei ein Volksvertreter mit dem Vornamen Lucius ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Es ist ja wirklich allerhand, fing er an, kaum dass seine dicke Gestalt in der Türöffnung erschienen war. Wie es da deine Leute von der Berner Polizei treiben, verehrter Lutz? Schießen meinem Klienten Gastmann den Hund zusammen, eine seltene Rasse aus Südamerika, und stören die Kultur. Anatol Kraushaar Raffaeli, weltbekannter Pianist. Der Schweizer hat keine Erziehung, keine Weltoffenheit, keine Spur von einem europäischen Denken. 3 Jahre Rekrutenschule, das einzige Mittel dagegen. Lutz, dem das Erscheinen seines Parteifreundes peinlich war und der sich vor seinen endlosen Tiraden fürchtete, bat von Schwendi Platz zu nehmen. Wir sind in eine höchst schwierige Untersuchung verstrickt. Du weißt es ja selbst. Und der junge Polizist, der sie zur Hauptsache führt, darf für schweizerische Maßstäbe als ganz gut talentiert gelten. Der alte Kommissär, der auch noch dabei war, gehört zum rostigen Eisen, das gebe ich zu. Ich bedauere den Tod eines so seltenen südamerikanischen Hundes. Bin ja selber Hundebesitzer und tierliebend. Werde auch eine besondere, strenge Untersuchung durchführen. Die Leute sind eben kriminalistisch völlig ahnungslos. Wenn ich da an Chicago denke, sehe ich unsere Lage direkt trostlos. Er machte eine kurze Pause, konsterniert, dass ihn von Schwendi unverwandt schweigend anglotzte, und fuhr dann fort, aber nun schon ganz unsicher, er sollte wissen, ob der ermordete Schmied bei von Schwendis Klienten Gastmann Mittwoch zu Besuch gewesen sei, wie die Polizei aus gewissen Gründen annehmen müsse. Lieber Lutz, machen wir uns keine Flausen vor. Das wisst ihr von der Polizei alles ganz genau. Ich kenne doch meine Brüder. Wie meinen Sie das, Herr Nationalrat? Fragte Lutz verwirrt, unwillkürlich wieder in das Sie zurückfallend. Denn beim Du war es ihm nie recht wohl gewesen. Von Schwendi lehnte sich zurück, faltete die Hände auf der Brust und fletschte die Zähne. Eine Pose, der er im Grunde sowohl den Oberst als auch den Nationalrat verdankte. Döktorli, ich möchte nun wirklich einmal ganz genau wissen, warum ihr meinem braven Gastmann den Schmied auf den Hals gehetzt habt. Was sich nämlich dort im Jura abspielt, das geht die Polizei nun doch wohl einen Dreck an. Wir haben noch lange nicht die Gestapo. Lutz war wie aus allen Wolken gefallen. Wieso sollen wir deinem uns vollständig unbekannten Klienten den Schmied auf den Hals gehetzt haben? Und wieso soll uns ein Mord nichts angehen? Wenn ihr keine Ahnung davon habt, dass Schmied unter dem Namen Dr. Prantl, Privatdozent für amerikanische Kulturgeschichte in München, den Gesellschaften beiwohnte, die Gastmann in seinem Hause in Lambouin gab, muss die ganze Polizei unbedingt aus kriminalistischer Ahnungslosigkeit abdanken, behauptete von Schwendi und trommelte mit den Fingern seiner rechten Hand aufgeregt auf Lutzens Pult. Davon ist uns nichts bekannt, lieber Oskar, sagte Lutz, erleichtert, dass er in diesem Augenblick den lang gesuchten Vornamen des Nationalrates gefunden hatte. Ich erfahre eben eine große Neuigkeit. Aha, meinte von Schwendi trocken und schwieg, worauf Lutz sich seiner Unterlegenheit immer mehr bewusst wurde und ahnte, dass er nur Schritt für Schritt in allem werde nachgeben müssen, was der Oberst von ihm zu erreichen suchte. Er blickte hilflos nach den Bildern Trafelets, auf die marschierenden Soldaten, die flatternden Schweizerfahnen, den zu Pferd sitzenden General. Der Nationalrat bemerkte die Verlegenheit des Untersuchungsrichters mit einem gewissen Triumph und fügte schließlich seinem Aha bei, es gleichzeitig verdeutlichend: Die Polizei erfährt also eine große Neuigkeit. Die Polizei weiß also wieder gar nichts. Wie unangenehm es auch war und wie sehr das rücksichtslose Vorgehen von Schwendis seine Lage unerträglich machte, so musste doch der Untersuchungsrichter zugeben, dass Schmied weder dienstlich bei Gastmann gewesen sei, noch habe die Polizei von dessen Besuchen in Lambouin eine Ahnung gehabt. Schmied habe dies rein persönlich unternommen, schloss Lutz seine peinliche Erklärung. Warum er allerdings einen falschen Namen angenommen habe, sei ihm gegenwärtig ein Rätsel. Von Schwendi beugte sich vor und sah Lutz mit seinen rot unterlaufenen, verschwommenen Augen an. Das erklärt alles. Schmied spionierte für eine fremde Macht. Wie meinst du das? Ich meine, dass die Polizei vor allem jetzt einmal untersuchen muss, aus was für Gründen Schmied bei Gastmann war. Die Polizei sollte vor allen Dingen zuerst etwas über Gastmann wissen, lieber Oskar. Gastmann ist für die Polizei ganz ungefährlich. Und ich möchte auch nicht, dass du dich mit ihm abgibst. Oder sonst jemand von der Polizei. Es ist dies sein Wunsch. Er ist mein Klient und ich bin da, um zu sorgen, dass seine Wünsche erfüllt werden. Diese unverfrorene Antwort schmetterte Lutz so nieder, dass er zuerst gar nichts zu erwidern vermochte. Er zündete sich eine Zigarette an, ohne in seiner Verwirrung von Schwendi eine anzubieten. Erst dann setzte er sich in seinem Stuhl zurecht und entgegnete: Die Tatsache, dass Schmied bei Gastmann war, zwingt leider die Polizei, sich mit deinem Klienten zu befassen, lieber Oskar. Von Schwendi ließ sich nicht beirren. Sie zwingt die Polizei vor allem, sich mit mir zu befassen, denn ich bin Gastmanns Anwalt. Du kannst froh sein, Lutz, dass du an mich geraten bist. Ich will ja nicht nur Gastmann helfen, sondern auch dir. Natürlich ist der ganze Fall meinem Klienten unangenehm, aber dir ist er viel peinlicher. Denn die Polizei hat bis jetzt noch nichts herausgebracht. Ich zweifle überhaupt daran, dass ihr jemals Licht in diese Angelegenheit bringen werdet. Die Polizei hat beinahe jeden Mord aufgedeckt. Das ist statistisch bewiesen. Ich gebe zu, dass wir im Falle Schmied in gewisse Schwierigkeiten geraten sind. Aber wir haben doch auch schon beachtliche Resultate zu verzeichnen. So sind wir von selbst auf Gastmann gekommen. Und wir sind denn auch der Grund, warum dich Gastmann zu uns geschickt hat. Die Schwierigkeiten liegen bei Gastmann und nicht bei uns. An ihm ist es, sich über den Fall Schmied zu äußern, nicht an uns. Schmied war bei ihm, wenn auch unter falschem Namen. Aber gerade diese Tatsache verpflichtet die Polizei, sich mit Gastmann abzugeben. Denn das ungewohnte Verhalten des Ermordeten belastet doch wohl zunächst Gastmann. Wir müssen Gastmann einvernehmen und können nur unter der Bedingung davon absehen, dass du uns völlig einwandfrei erklären kannst, warum Schmied bei deinem Klienten unter falschem Namen zu Besuch war. Und dies mehrere Male, wie wir festgestellt haben. Gut. Reden wir ehrlich miteinander. Du wirst sehen, dass nicht ich eine Erklärung über Gastmann abzugeben habe, sondern dass ihr uns erklären müsst, was Schmied in Lambois zu suchen hatte. Ihr seid hier die Angeklagten, nicht wir, lieber Lutz. Mit diesen Worten zog er einen weißen Bogen hervor, ein großes Papier, das er auseinanderbreitete und auf das Pult des Untersuchungsrichters legte. Das sind die Namen der Personen, die bei meinem guten Gastmann verkehrt haben. Die Liste ist vollständig. Ich habe 3 Abteilungen gemacht. Die erste scheiden wir aus. Die ist nicht interessant, das sind die Künstler. Natürlich, kein Wort gegen Kraus A. Raffaeli, der ist Ausländer. Nein, ich meine die Inländischen, die von Utzensdorf und Merligen. Entweder schreiben sie Dramen über die Schlacht am Morgarten und Niklaus Manuel oder sie malen nichts als Berge. Die zweite Abteilung sind die Industriellen. Du wirst die Namen sehen. Es sind Männer von Klang, Männer, die ich als die besten Exemplare der schweizerischen Gesellschaft ansehe. Ich sage dies ganz offen, obwohl ich durch die Großmutter mütterlicherseits von bäuerlichem Blut abstamme. Und die dritte Abteilung der Besucher Gastmanns? Fragte Lutz, da der Nationalrat plötzlich schwieg und den Untersuchungsrichter mit seiner Ruhe nervös machte, was natürlich von Schwendis Absicht war. Die dritte Abteilung, fuhr von Schwendi endlich fort, macht die Angelegenheit Schmied unangenehm. Für dich und auch für die Industriellen, wie ich zugebe. Denn ich muss nun auf Dinge zu sprechen kommen, die eigentlich vor der Polizei streng geheim gehalten werden müssten. Aber da ihr von der Berner Polizei es nicht unterlassen konntet, Gastmann aufzuspüren, und da es sich nun peinlicherweise herausstellt, dass Schmied in Lambois war, sehen sich die Industriellen gezwungen, mich zu beauftragen, die Polizei, soweit dies für den Fall Schmied notwendig ist, zu informieren. Das Unangenehme für uns besteht nämlich darin, dass wir politische Vorgänge von eminenter Wichtigkeit aufdecken müssen. Und das Unangenehme für euch, dass ihr die Macht, die ihr über die Menschen schweizerischer und nicht schweizerischer Nationalität in diesem Lande besitzt, über die dritte Abteilung nicht habt. Ich verstehe kein Wort von dem, was du da sagst, meinte Lutz. Du hast eben auch nie etwas von Politik verstanden, lieber Lucius. Es handelt sich bei der dritten Abteilung um Angehörige einer fremden Gesandtschaft, die Wert darauf legt, unter keinen Umständen mit einer gewissen Klasse von Industriellen zusammengenannt zu werden. Jetzt begriff Lutz den Nationalrat. Und es blieb lange still im Zimmer des Untersuchungsrichters. Das Telefon klingelte, doch Lutz nahm es nur ab, um Konferenz hineinzuschreien, worauf er wieder verstummte. Endlich jedoch meinte er, so viel ich weiß, wird aber doch mit dieser Macht jetzt offiziell um ein neues Handelsabkommen verhandelt. Gewiss. Man verhandelt offiziell. Die Diplomaten wollen doch etwas zu tun haben, aber man verhandelt noch mehr inoffiziell. Und in Lambois wird privat verhandelt. Es gibt schließlich in der modernen Industrie Verhandlungen, in die sich der Staat nicht einzumischen hat, Herr Untersuchungsrichter. Natürlich. Natürlich. Und diesen geheimen Verhandlungen hat der nun leider erschossene Leutnant der Stadtpolizei Bern, Ulrich Schmied, unter falschem Namen geheim beigewohnt. Am neuerlichen betroffenen Schweigen des Untersuchungsrichters erkannte von Schwendi, dass er richtig gerechnet hatte. Lutz war so hilflos geworden, dass der Nationalrat nun mit ihm machen konnte, was er wollte. Wie es bei den meisten etwas einseitigen Naturen der Fall ist, irritierte der unvorhergesehene Ablauf des Mordfalls Ulrich Schmied den Beamten so sehr, dass er sich in einer Weise beeinflussen ließ und Zugeständnisse machte, die eine objektive Untersuchung der Mordaffäre in Frage stellen mussten. Zwar versuchte er noch einmal, seine Lage zu bagatellisieren. Lieber Oskar, ich sehe alles nicht für so schwerwiegend an. Natürlich haben die schweizerischen Industriellen ein Recht, privat mit denen zu verhandeln, die sich für solche Verhandlungen interessieren. Und sei es auch jene Macht, das bestreite ich nicht. Und die Polizei mischt sich auch nicht hinein. Schmied war, ich wiederhole es, privat bei Gastmann. Und ich möchte mich deswegen offiziell entschuldigen. Denn es war gewiss nicht richtig, dass er einen falschen Namen und einen falschen Beruf angab, wenn man auch manchmal als Polizist gewisse Hemmungen hat. Aber er war ja nicht allein bei diesen Zusammenkünften. Es waren auch Künstler da, lieber Nationalrat. Die notwendige Dekoration. Wir sind in einem Kulturstaat, Lutz, und brauchen Reklame. Die Verhandlungen müssen geheim gehalten werden und das kann man mit Künstlern am besten. Gemeinsames Fest, Braten, Wein, Zigarren, Frauen, allgemeines Gespräch. Die Künstler langweilen sich, sitzen zusammen, trinken und bemerken nicht, dass die Kapitalisten und die Vertreter jener Macht zusammensitzen. Sie wollen es auch nicht bemerken, weil es sie nicht interessiert. Künstler interessieren sich nur für Kunst. Aber ein Polizist, der dabei sitzt, kann alles erfahren. Nein, Lutz, der Fall Schmied ist bedenklich. Ich kann leider nur wiederholen, dass die Besuche Schmieds bei Gastmann uns gegenwärtig unverständlich sind. Wenn er nicht im Auftrag der Polizei gekommen ist, kam er in einem anderen Auftrag. Es gibt fremde Mächte, lieber Lucius, die sich dafür interessieren, was in Lombouin vorgeht. Das ist Weltpolitik. Schmied war kein Spion. Wir haben allen Grund anzunehmen, dass er einer war. Es ist für die Ehre der Schweiz besser, er war ein Spion als ein Polizeispitzel. Nun ist er tot, seufzte der Untersuchungsrichter, der gern alles gegeben hätte, wenn er jetzt Schmied persönlich hätte fragen können. Das ist nicht unsere Sache, stellte der Oberst fest. Ich will niemand verdächtigen, doch kann nur die gewisse fremde Macht ein Interesse haben, die Verhandlungen in Lombouin geheim zu halten. Bei uns geht es ums Geld, bei Ihnen um Grundsätze der Parteipolitik. Da wollen wir doch ehrlich sein. Doch gerade in dieser Richtung kann die Polizei natürlich nur unter schwierigen Umständen vorgehen. Lutz erhob sich und trat zum Fenster. Es ist mir immer noch nicht ganz deutlich, was dein Klient Gastmann für eine Rolle spielt, sagte er langsam. Von Schwendi fächelte sich mit dem weißen Bogen Luft zu und antwortete: Gastmann stellte den Industriellen und den Vertretern der Gesandtschaft sein Haus zu diesen Besprechungen zur Verfügung. Warum gerade Gastmann? Sein hochverehrter Klient, knurrte der Oberst, besitze nun einmal das nötige menschliche Format dazu. Als jahrelanger Gesandter Argentiniens in China genieße er das Vertrauen der fremden Macht. Und als ehemaliger Verwaltungspräsident des Blechtrusts, jenes der Industriellen. Außerdem wohne er in Lombouin. Wie meinst du das, Oskar? Hast du den Namen Lombouin schon vor der Ermordung Schmieds gehört? Nein. Eben darum, weil niemand Lombouin kennt. Wir brauchten einen unbekannten Ort für unsere Zusammenkünfte. Du kannst also Gastmann in Ruhe lassen. Dass er es nicht schätzt, mit der Polizei in Berührung zu kommen, musst du begreifen. Dass er eure Verhöre, eure Schnüffeleien, eure ewige Fragerei nicht liebt ebenfalls. Das geht bei unseren Luginbühl und von Gunden, wenn sie wieder einmal etwas auf dem Kerbholz haben. Aber nicht bei einem Mann, der es einst ablehnte, in die französische Akademie gewählt zu werden. Auch hat sich deine Berner Polizei ja nun wirklich ungeschickt benommen. Man erschießt nun einmal keinen Hund, wenn Bach gespielt wird. Nicht, dass Gastmann beleidigt ist. Es ist ihm vielmehr alles gleichgültig. Deine Polizei kann ihm das Haus zusammenschießen. Er verzieht keine Miene. Aber Es hat keinen Sinn mehr, Gastmann zu belästigen, da doch hinter dem Mord Mächte stehen, die weder mit unseren braven Schweizer Industriellen noch mit Gastmann etwas zu tun haben. Der Untersuchungsrichter ging vor dem Fenster auf und ab. Wir werden nun unsere Nachforschungen besonders dem Leben Schmieds zuwenden müssen. Hinsichtlich der fremden Macht werden wir den Bundesanwalt benachrichtigen. Wie weit er den Fall übernehmen wird, kann ich noch nicht sagen. Doch wird er uns mit der Hauptarbeit betrauen. Deiner Forderung, Gastmann zu verschonen, will ich nachkommen. Wir sehen selbstverständlich auch von einer Hausdurchsuchung ab. Wird es dennoch nötig sein, ihn zu sprechen, bitte ich dich, mich mit ihm zusammenzubringen und bei unserer Besprechung anwesend zu sein. So kann ich das Formelle ungezwungen mit Gastmann erledigen. Es geht ja in diesem Fall nicht um eine Untersuchung, sondern nur um eine Formalität innerhalb der ganzen Untersuchung, die unter Umständen verlangt, dass auch Gastmann vernommen werde, selbst wenn dies sinnlos ist. Aber eine Untersuchung muss vollständig sein. Wir werden über Kunst sprechen, um die Untersuchung so harmlos wie nur immer möglich zu gestalten, und ich werde keine Fragen stellen. Sollte ich gleichwohl eine stellen müssen, der Formalität zuliebe, würde ich dir die Frage vorher mitteilen. Auch der Nationalrat hatte sich nun erhoben, so dass sich beide Männer gegenüberstanden. Der Nationalrat tippte dem Untersuchungsrichter auf die Schulter. Das ist also abgemacht. Du wirst Gastmann in Ruhe lassen, Lützchen. Ich nehme dich beim Wort. Die Mappe lasse ich hier. Die Liste ist genau geführt und vollständig. Ich habe die ganze Nacht herumtelefoniert und die Aufregung ist groß. Man weiß eben nicht, ob die fremde Gesandtschaft noch ein Interesse an den Verhandlungen hat, wenn sie den Fall Schmied erfährt. Millionen stehen auf dem Spiel. Döckterchen, Millionen. Zu deinen Nachforschungen wünsche ich dir Glück. Du wirst es nötig haben. Mit diesen Worten stampfte von Schwendi hinaus. Lutz hatte gerade noch Zeit, die Liste des Nationalrats durchzusehen und sie stöhnend über die Berühmtheit der Namen sinken zu lassen. In was für eine unselige Angelegenheit bin ich da verwickelt, dachte er, als Berlach eintrat, natürlich ohne anzuklopfen. Der Alte hatte vor, die rechtlichen Mittel zu verlangen, bei Gastmann in Lamboin vorzusprechen, doch Lutz verwies ihn auf den Nachmittag. Jetzt sei es Zeit, zur Beerdigung zu gehen, sagte er und stand auf. Berlach widersprach nicht und verließ das Zimmer mit Lutz, dem das Versprechen, Gastmann in Ruhe zu lassen, immer unvorsichtiger vorkam und der Berlachs schärfsten Widerstand befürchtete. Sie standen auf der Straße, ohne zu reden, beide in schwarzen Mänteln, die sie hochschlugen. Es regnete, doch spannten sie die Schirme für die wenigen Schritte zum Wagen nicht auf. Blatter führte sie. Der Regen kam nun in wahren Kaskaden, prallte schief gegen die Fenster. Jeder saß unbeweglich in seiner Ecke. Nun muss ich es ihm sagen, dachte Lutz und schaute nach dem ruhigen Profil Berlachs, der wie so oft die Hand auf den Magen legte. Haben Sie Schmerzen? Immer. Dann schwiegen sie wieder und Lutz dachte, ich sage es ihm nachmittags. Blatter fuhr langsam. Alles versank hinter einer weißen Wand, so regnete es. Trams, Automobile schwammen irgendwo in diesen ungeheuren, fallenden Meeren herum. Lutz wusste nicht, wo sie waren. Die triefenden Scheiben ließen keinen Durchblick mehr zu. Es wurde immer finsterer im Wagen. Lutz steckte eine Zigarette in Brand, blies den Rauch von sich, dachte, dass er sich im Fall Gastmann mit dem Alten in keine Diskussion einlassen werde und sagte, die Zeitungen werden die Ermordung bringen. Sie ließ sich nicht mehr verheimlichen. Das hat auch keinen Sinn mehr. Wir sind ja auf eine Spur gekommen. Lutz drückte die Zigarette wieder aus. Es hat auch nie einen Sinn gehabt. Berlach schwieg. Und Lutz, der gern gestritten hätte, später aufs Neue durch die Scheiben. Der Regen hatte etwas nachgelassen. Sie waren schon in der Allee. Der Schlosshaldenfriedhof schob sich zwischen den dampfenden Stämmen hervor, ein graues, verregnetes Gemäuer. Blatter fuhr in den Hof, hielt. Sie verließen den Wagen, spannten die Schirme auf und schritten durch die Gräbereien. Sie brauchten nicht lange zu suchen. Die Grabsteine und die Kreuze wichen zurück. Sie schienen einen Bauplatz zu betreten. Die Erde war mit frisch ausgehobenen Gräbern durchsetzt. Latten lagen darüber. Die Feuchtigkeit des nassen Grases drang durch die Schuhe, an denen die lehmige Erde klebte. In der Mitte des Platzes, zwischen all diesen noch unbewohnten Gräbern, auf deren Grund sich der Regen zu schmutzigen Pfützen sammelte, zwischen provisorischen Holzkreuzen und Erdhügeln, dicht mit schnell verfaulenden Blumen und Kränzen überhäuft, standen Menschen um ein Grab. Der Sarg war noch nicht hinabgelassen, der Pfarrer las aus der Bibel vor, neben ihm, den Schirm für beide hochhaltend, der Totengräber in einem lächerlichen, frackartigen Arbeitsgewand, frierend von einem Bein auf das andere tretend. Berlach und Lutz blieben neben dem Grabe stehen. Der Alte hörte weinen. Es war Frau Schönler, unförmig und dick in diesem unaufhörlichen Regen, und neben ihr stand Schanz, ohne Schirm, im hochgeschlagenen Regenmantel, mit herunterhängendem Gürtel, einen schwarzen, steifen Hut auf dem Kopf. Neben ihm ein Mädchen, blass, ohne Hut, mit blondem Haar, das in nassen Strähnen hinunterfloss. Die Anna, wie Berlach unwillkürlich dachte. Chance verbeugte sich, Lutz nickte, der Kommissär verzog keine Miene. Er schaute zu den anderen hinüber, die ums Grab standen. Alles Polizisten, alle in Zivil. Alle mit den gleichen Regenmänteln, mit den gleichen steifen schwarzen Hüten, die Schirme wie Säbel in den Händen, fantastische Totenwächter, von irgendwo herbeigeblasen, unwirklich in ihrer Biederkeit. Und hinter ihnen, in gestaffelten Reihen, die Stadtmusik, überstürzt zusammengetrommelt, in schwarz-roten Uniformen, verzweifelt bemüht, die gelben Instrumente unter den Mänteln zu schützen. So standen sie alle um den Sarg herum, der da lag, eine Kiste aus Holz, ohne Kranz, ohne Blumen, aber dennoch das einzige warme, geborgene in diesem unaufhörlichen Regen, der gleichförmig plätschernd niederfiel, immer mehr, immer unendlicher. Der Pfarrer redete schon lange nicht mehr. Niemand bemerkte es. Nur der Regen war da. Nur den Regen hörte man. Der Pfarrer hustete. Einmal. Dann mehrere Male. Dann heulten die Bässe, die Posaunen, die Waldhörner, Kornetts, die Fagotts auf, stolz und feierlich, gelbe Blitze in den Regenfluten. Aber dann sanken auch sie unter. Verwehten, gaben es auf. Alle verkrochen sich unter die Schirme, unter die Mäntel. Es regnete immer mehr. Die Schuhe versanken im Kot, wie Bäche strömte es ins leere Grab. Lutz verbeugte sich und trat vor. Er schaute auf den nassen Sarg und verbeugte sich noch einmal. »Ihr Männer«, sagte er irgendwo im Regen, fast unhörbar durch die Wasserschleier hindurch. »Ihr Männer, unser Kamerad Schmied ist nicht mehr.« Da unterbrach ihn ein wilder, gröhlender Gesang. »Der Teufel geht um, der Teufel geht um, er schlägt die Menschen alle rum.« Zwei Männer in schwarzen Fräcken kamen über den Kirchhof getorkelt. Ohne Schirm und Mantel waren sie dem Regen schutzlos preisgegeben. Die Kleider klebten an ihren Leibern. Auf dem Kopf hatte jeder einen Zylinder, von dem das Wasser über ihr Gesicht floss. Sie trugen einen mächtigen grünen Lorbeerkranz, dessen Band zur Erde hing und über den Boden schleifte. Es waren zwei brutale, riesenhafte Kerle. Befrackte Schlechter, schwer betrunken, stets dem Umsinken nahe. Doch da sie nie gleichzeitig stolperten, konnten sie sich immer noch am Lorbeerkranz zwischen ihnen festhalten, der wie ein Schiff in Seenot auf- und niederschwankte. Nun stimmten sie ein neues Lied an. »Der Müllere ihrer Ma ist todet, Müller lappt, sie lappt. Sie rannten auf die Trauergemeinde zu, stürzten in sie hinein zwischen Frau Schönler und Schanz, ohne dass sie gehindert wurden, denn alle waren wie erstarrt. Und schon taumelten sie wieder hinweg durch das nasse Gras, sich aneinander stützend, sich umklammernd, über Grabhügel fallend, Kreuze umwerfend, in gigantischer Trunkenheit. Ihr Singsang verhallte im Regen und alles war wieder zugedeckt. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei, war das Letzte, was man von ihnen hörte. Nur noch der Kranz lag da, hingeworfen über den Sarg, und auf dem schmutzigen Band stand in verfließendem Schwarz unserem lieben Dr. Prantl. Doch wie sich die Leute ums Grab von ihrer Bestürzung erholt hatten und sich über den Zwischenfall empören wollten und wie die Stadtmusik, um die Feierlichkeit zu retten, wieder verzweifelt zu blasen anfing, steigerte sich der Regen zu einem solchen Sturm, die Eiben peitschend, dass alles vom Grabe wegfloh, bei dem allein die Totengräber zurückblieben, schwarze Vogelscheuchen im Heulen der Winde, im Prasseln der Wolkenbrüche, bemüht, den Sarg endlich hinabzusenken. Wie Berlach mit Lutz wieder im Wagen saß und Blatter durch die flüchtenden Polizisten und Stadtmusikanten hindurch in die Allee einfuhr, machte der Doktor endlich seinem Ärger Luft. Unerhört, dieser Gastmann. Ich verstehe nicht. Schmied verkehrt im Hause Gastmanns unter dem Namen Prantl. Dann wird das eine Warnung sein, antwortete Berlach, fragte aber nicht weiter. Sie fuhren gegen den Muri-Stalden, wo Lutz wohnte. Eigentlich sei es nun der richtige Moment, mit dem Alten über Gastmann zu sprechen und dass man ihn in Ruhe lassen müsse, dachte Lutz. Aber wieder schwieg er. Im Burgernziel stieg er aus. Berlach war allein. Soll ich Sie in die Stadt fahren, Herr Kommissär? Fragte der Polizist vorne am Steuer. Nein, fahr mich heim, Blatter. Blatter fuhr nun schneller. Der Regen hatte nachgelassen. Ja, plötzlich, am Muri-Stalden, wurde Berlach für Augenblicke in ein blendendes Licht getaucht. Die Sonne brach durch die Wolken, verschwand wieder, kam aufs Neue im jagenden Spiel der Nebel und der Wolkenberge, Ungetüme, die vom Westen herbeirasten, sich gegen die Berge stauten, wilde Schatten über die Stadt werfend, die am Flusse lag, ein willenloser Leib zwischen die Wälder und Hügel gebreitet. Berlachs müde Hand fuhr über den nassen Mantel, seine Augenschlitze funkelten, gierig sog er das Schauspiel in sich auf. Die Erde war schön. Blatter hielt. Berlach dankte ihm und verließ den Dienstwagen. Es regnete nicht mehr. Nur noch der Wind war da, der nasse, kalte Wind. Der Alte stand da, wartete, bis Blatter den schweren Wagen gewendet hatte, grüßte noch einmal, wie dieser davonfuhr. Dann trat er an die Aare. Sie kam hoch und schmutzig braun. Ein alter, verrosteter Kinderwagen schwamm daher, Äste, eine kleine Tanne, dann tanzend ein kleines Papierschiff. Berlach schaute dem Fluss lange zu. Er liebte ihn. Dann ging er durch den Garten ins Haus. Berlach zog sich andere Schuhe an und betrat dann erst die Halle, blieb jedoch auf der Schwelle stehen. Hinter dem Schreibtisch saß ein Mann und blätterte in Schmieds Mappe. Seine rechte Hand spielte mit Berlachs türkischem Messer.